Dem Pfarrer Rabe, der die Mischna übersetzte, bot ein Mannheimer Jude 3000 Taler und eine schöne Villa am Rhein, wenn er seine Übersetzung nicht veröffentliche. Den Kanonikus Professor Rohling in Prag glaubte die Judenschaft dadurch zu vernichten, dass sie sich zwei Philosemiten bestellte, die dem Wiener Gericht ein Gutachten gegen Professor Rohlings Schriften abgaben. Dieser Versuch missglückte zunächst, jedoch wussten die Juden Wege zu finden, um Rohling durch seine vorgesetzte Behörde die Fortführung seiner Polemik gegen die Rabbiner untersagen zu lassen. In ähnlicher Weise verfuhr die Judenschaft 1892 gegen die Publikation einer von mehreren deutschen Gelehrten verfertigten und von Maruk in Basel zur Veröffentlichung erworbenen deutschen Übersetzung des Schulchan Aruch, des jüdischen Ritual- und Gesetzbuches. Obgleich Maruk in seinen Prospekte ausdrücklich erklärte, dass dieser Übersetzung absolut keine Antisemitismen zugrunde lägen, ließen doch die Oberrabbiner in Berlin, Amsterdam, Kopenhagen, Hamburg, Lemberg und Krakau in den Synagogen öffentlich verkünden, dass es Sünde sei, auf diese Übersetzungen zu abonnieren und ihr Zustandekommen auf diese Weise zu fördern. Ein Lemberger hebräisches Journal schrieb, eine Übersetzung des Schulchan Aruch zu fördern, ist eine Niederträchtigkeit und Gottvergessenheit im höchsten Grade. Denn diese Übersetzung wird, wenn sie zustande käme, was Gott verhüten wolle, das Elend unserer Brüder vor 300 Jahren in Spanien notwendigerweise auch über uns heraufbeschwören. Ein wichtiges Eingeständnis. Der Talmud in den Traktaten Sanhedrin 59a und Chagiga 13a lehrt, dass ein Nichtjude, der den Talmud studiert, oder ein Jude, der einen Nichtjuden im Talmud unterrichtet, mit dem Tode bestraft werden soll. Neuerdings bemühen sich die Juden, den Talmud in der öffentlichen Meinung in besseres Licht zu bringen, indem sie nichtssagende Stellen aus ihm veröffentlichen oder verfängliche Stellen harmlos auslegen, so zum Beispiel in einer Sammlung Lichtstrahlen aus dem Talmud von Reklam. Nun zum Talmud selbst. Die nachstehenden Darlegungen stützen sich in der Hauptsache auf die Schrift von Professor August Rohling, der Talmudjude. Dass darin die Größe Gottes und seiner Gliedmaßen genau nach Meilen angegeben, scheint für den Trockenrechenverstand der Juden unvermeidlich. Im Übrigen besitzt der jüdische Gott alle Eigenschaften des Juden, naturgemäß, denn jedes Volk schafft sich seinen Gott nach dem eigenen Vorbilde. Der Talmud weist nach, dass Gott verschiedene Male gelogen und falsch geschworen hat, Erpressungen und Nötigungen an seinem Volke geübt und allerlei Torheiten begangen hat, die er heute noch bereut. Zu seiner Besserung und Belehrung liest er täglich 3 Stunden im Talmud. Jesus, Jeschua, wird in den rabbinischen Schriften mit wenig schmeichelhaften Namen belegt und in der schmählichsten Weise angegriffen. Gewisse Stellen, die sogenannten Zensurstellen, in denen Jesus gelästert und verspottet wird, sind von den christlichen Kirchenherrschaften schon in früheren Zeiten verfolgt, unterdrückt und aus allen Talmudausgaben gewaltsam entfernt worden, in der Hoffnung, dass dadurch auch die christentumfeindliche Haltung der Juden sich verlieren werde. Die Rabbiner haben sich aber damit geholfen, dass sie diese Zensurstellen in besonderen Sammlungen drucken ließen und allen frommen Juden zugänglich machten. Heinrich Leible schreibt darüber in Jesus Christus im Talmud 1891, dass selbst solche Gelehrte, die als Juden freundlich bekannt sind und bei ihren Talmuduntersuchungen umso eingehender und wissenschaftlicher zu Werke gingen, damit sie desto weniger Gefahr laufen, Verbitterung hüben und hämische Freude drüben hervorzurufen, die den Juden viel früher als den Christen bekannte Tatsache hervorheben müssen, dass die jüdischen Sammlungen der Talmud-Zensurstellen einer sehr neuen Zeit angehören, dass sie erst in den letzten Jahrzehnten, und zwar zum Teil in Deutschland, auf Veranlassung der Juden gedruckt worden sind. Weder unbekannt also sind den heutigen Juden die talmudischen Jesusstellen, noch viel weniger unwichtig, sonst wären sie ja nicht eigens durch den Druck verbreitet worden. Es ist der alte und ewig neue Hass gegen Jesum, was die Juden veranlasste, die talmudischen Schmähungen gegen Jesum der Vergessenheit zu entreißen, sie dem jüdischen Volke zu erhalten, derselbe unverminderte Hass, den auch moderne Sohar-Ausgaben atmen, welche gleichfalls Schändliches über Jesum enthalten. Leible meint, dass der Hass und Hohn auf Jesus der nationalste Zug des Judentums ist und dass die Talmud-Rabbiner bei Annäherung des Christentums ein an Wahnsinn streifender Zorn und Hass erfasst, sodass noch heute kein gläubiger Jude den Namen Jesu mündlich oder schriftlich aussprechen darf. Jesus wird von den Rabbinern daher nur der Bastard, der Sohn des Unzuchttieres, Marial, der Hurensohn, der Gehängte, der mit Mist bestrafte, der Narr, der Sohn des Kotes, der Bösewicht, der Verfluchte und dergleichen genannt. Teils die Christen, teils die Nichtjuden überhaupt werden in den rabbinischen Schriften mit Goyim, Nochrim oder Akum bezeichnet und werden sie Edomiter, Amalekiter, Kanaaniter, Kuteer oder Kinder Noahs genannt. Zu den Kanaanitern werden die besonders die Deutschen gezählt, denn der Rabbi David Kimchi berichtet, dass die Kanaaniter aus Furcht vor Josua geflohen und in das Land Alemannia, das ist Deutschland, gegangen seien. Auch Vergleiche der Nichtjuden mit Eseln, Hunden und so weiter sind im Talmud nicht selten. Die christlichen Kirchen werden Narrenhäuser, das Taufwasser Hurenwasser genannt. Über das Judenvolk sagt der Talmud: Die Israeliten sind vor Gott angenehmer als die Engel. Ganz ähnlich, das israelitische Volk ist das vortrefflichste unter dem menschlichen Geschlecht, gleich wie das Herz das vornehmste unter den Gliedern ist. Eine einzige israelitische Seele für sich ist in den Augen Gottes mehr wert als alle Seelen eines ganzen Volkes. Die Welt ist allein der Israeliten wegen geschaffen worden, sie sind die Frucht, die übrigen Völker aber ihre Schalen. Die Sonne bescheint die Erde, der Regen befruchtet sie, nur weil die Israeliten darauf wohnen. Wer einen Juden einen Backenstreich gibt, hat Gott selbst geschlagen. Von den nichtjüdischen Völkern heißt es, sie sind wie Körbe, in die man Stroh und Dünger tut. Sie haben nur die Seele, die dem Vieh und den Tieren gegeben ist, weshalb der Talmud zu seinen Gläubigen sagt: Ihr werdet Menschen genannt, die Völker der Welt aber werden nicht Menschen, sondern Vieh geheißen. Die Israeliten werden Menschen genannt, weil ihre Seelen von Gott sind, die Nicht-Israeliten aber, deren Seelen von dem unreinen Geist stammen, werden Schweine geheißen. Wiewohl die Völker der Welt die Gestalt haben wie die Israeliten, so sind sie doch nur Affen gegenüber den Menschen, das heißt den Israeliten. Gott hat den Goyim nur darum menschliche Gestalt gegeben, damit die Juden sich nicht von Tieren bedienen lassen müssen. Alle Lebensgemeinschaft von Juden mit Nichtjuden ist verboten. Es ist auch unmöglich, dass die Juden unter die übrigen Völker vermischt werden sollten. Hütet euch, sagt der Rabbi Menachem, und vermischt euch nicht unter sie, nehmt auch keine Weiber von ihnen und gebt ihnen auch keine zur Ehe. Es ist verboten, einem Nichtjuden die Geheimnisse des Gesetzes zu offenbaren. Wer sich dessen schuldig macht, der tut so viel, als wenn er die ganze Welt zerstörte. Verboten ist es ferner, einen Nichtjuden zu grüßen, von einem Nichtjuden ein Almosen zu nehmen oder ihm eine Gunst zu erweisen oder auch nur etwas Rühmliches von ihm zu sagen.